Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's remember. Lass uns nicht vergessen. You can't love the father without loving the father's kids. Dass man den Vater nicht lieben kann, ohne die Kinder des Vaters zu lieben. And it's a sign that we are fathered by God that we also care for his children. Und es ist ein Zeichen dafür, dass wir aus Gott geboren sind, wenn wir uns auch um seine Kinder kümmern. John continues in verse 2. Johannes fährt in Vers 2 fort. This is how we can be sure that we love the children of God. So können wir sicher sein, dass wir die Kinder Gottes lieben. By having a passionate love for God and by obedience to his commands. Indem wir eine leidenschaftliche Liebe zu Gott haben und seinen Geboten gehorchen. Now, John is turning it around the other way. Johannes dreht nun das Ganze in die andere Richtung. First he says, by loving God, we will love the children. Erst sagt er, dass wenn wir Gott lieben, wir auch seine Kinder lieben. And now he says, by loving the children, we love God. Und nun sagt er, dass wenn wir die Kinder lieben, wir auch Gott lieben. I like how he shows us both sides. Mir gefällt, wie er uns beide Seiten zeigt. This is how we can be sure that we love the children of God, by having a passionate love for God. So können wir sicher sein, dass wir die Kinder Gottes lieben, indem wir eine leidenschaftliche Liebe zu Gott haben. In other words, mit anderen Worten, you can't have a passionate love for God and not love the children of God, and you can't have a passionate love for the children of God and not love God. Du kannst nicht eine leidenschaftliche Liebe zu Gott haben und die Kinder Gottes nicht lieben, und du kannst keine leidenschaftliche Liebe zu den Kindern Gottes haben und Gott nicht lieben. Because love is love. Denn Liebe ist Liebe. You either are loved or you're not loved. Entweder du wirst geliebt oder du wirst nicht geliebt. You either love or you don't love. Entweder du liebst oder du liebst nicht. And then John says that the way we prove that we obey his commandments. Dann sagt Johannes, wir beweisen, dass wir seine Geboten befolgen. Is by loving the children and by loving God. Indem wir Gott und seine Kinder lieben. Do you remember that Jesus did something very interesting in John chapter 8. Erinnerst du dich daran, dass Jesus in Johannes 8 etwas sehr Interessantes getan hat? They brought a woman to Jesus that was caught in adultery. Sie brachten eine Frau zu Jesus, die beim Ehebruch ertappt worden war. And they said very clearly, according to the law, according to the commandments of God, this woman needs to be stoned. Und sagten ganz klar, dass diese Frau nach dem Gesetz, nach den Geboten Gottes, gesteinigt werden müsste. The Bible says that Jesus came to fulfill the law. Die Bibel sagt, dass Jesus gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen. But he did not stone the woman. Aber Jesus hat die Frau nicht gesteinigt. Doesn't this seem like a contradiction? He's supposed to fulfill the law. The law says the woman needs to be stoned, but he doesn't stone her. Sieht das nicht wie ein Widerspruch aus? Er sollte das Gesetz erfüllen. Das Gesetz sagte, die Frau müsse gesteinigt werden, aber er steinigte sie nicht. To me, this seems like Jesus broke the commandment. Für mich sieht das so aus, als hätte Jesus das Gesetz gebrochen. But of course he didn't break the commandment. Aber das tat er natürlich nicht. Why? Warum? Because obedience to the commandments of God means to walk in love. Weil Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes bedeutet, dass man in Liebe lebt. Because Paul teaches us very clearly, love fulfills the entire law. Paulus lehrt uns ganz klar, dass die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. So in John chapter 8, Jesus demonstrated incredible, perfect love of the Father for this broken woman. In Johannes 8 demonstrierte Jesus also die unfassbare, vollkommene Liebe des Vaters zu dieser gebrochenen Frau. By doing that, he showed his passionate love for the Father and he showed his obedience to the command. Damit zeigte er seine leidenschaftliche Liebe zum Vater und seinen Gehorsam gegenüber dem Gebot. How many questions I get basically every week? Ich bekomme so viele Fragen fast jede Woche. Does a Christian have to tithe in the new covenant? Muss ein Christ im neuen Bund den Zehnten geben? Does a Christian have to go to a building to meet with the people of God? Muss ein Christ in ein Gebäude gehen, um sich mit dem Volk Gottes zu versammeln? Does a Christian have to fast? Muss man als Christ fasten? How many hours, Reinhard, do you think a good Christian prays? Reinhard, was denkst du, wie viele Stunden betet ein guter Christ? I find it so strange that Christians over and over again try to figure out which commandments we should obey. Ich finde es so seltsam, dass Christen immer wieder versuchen herauszufinden, welche Gebote sie befolgen sollen. And doing this, we totally ignore what John taught us, that there are only two commandments, believing in Jesus and loving. Dabei ignorieren sie völlig, was Johannes uns lehrt, nämlich, dass es nur zwei Gebote gibt, an Jesus zu glauben und zu lieben. And remember, we've already talked that we already have believed in Jesus. So there's only one thing left, and that's to love. Erinnere dich, wir haben darüber gesprochen, wie wir bereits zum Glauben an Jesus gekommen sind. Also bleibt nur noch eines übrig, zu lieben. So when John is talking here about that this is how we can be sure that we love the children of God. Wenn Johannes also darüber spricht, wie wir sicher sein können, dass wir die Kinder Gottes lieben, by passionately loving God and by obeying his commandments. Indem wir Gott leidenschaftlich lieben und seine Gebote befolgen, from the entire context, we obviously can understand, dann können wir aus dem gesamten Kontext offensichtlich erkennen, that obeying the commandments is not talking about obeying the 613 laws or not even the 10 commandments. Dass es beim Befolgen der Gebote nicht darum geht, die 613 Gesetze zu befolgen, nicht einmal die 10 Gebote. But he's talking about the new commandment that Jesus gave us, which is to truly love. Stattdessen spricht er über das neue Gebot, das Jesus uns gegeben hat, nämlich wahrhaftig zu lieben. My dear friend, mein lieber Freund, you can diligently do everything to obey the 613 laws every day of your life. Du kannst jeden Tag deines Lebens eifrig alles tun, um die 613 Gebote zu befolgen. If you don't love, you're a lawbreaker. Aber wenn du nicht liebst, bist du ein Gesetzesbrecher. Because the new commandment that we've been giving is to love. Denn das neue Gebot, das uns gegeben wurde, ist zu lieben. Isn't this what the great apostle Paul also understood by revelation of the Holy Spirit? Ist es nicht das, was auch der große Apostel Paulus durch die Offenbarung des Heiligen Geistes verstand? You can give your body to be burned to the, for the poor. Du kannst deinen Leib für die Armen verbrennen lassen. You can have faith so powerful to move mountains. Du kannst einen Glauben haben, der so stark ist, dass er Berge versetzt. You can have all the revelation that exists. Du kannst alle Offenbarungen haben, die es gibt. But if you don't love, you have failed. Wenn du jedoch nicht liebst, hast du versagt. Why have you failed? Because you've broken the commandment. Warum hast du versagt? Weil du das Gebot gebrochen hast. I dream from a church that comes back to the simplicity of the gospel. Ich träume von einer Gemeinde, die zu der Einfachheit des Evangeliums zurückkehrt. A church that fully trusts Jesus and the church that simply loves. Eine Gemeinde, die Jesus voll vertraut und einfach liebt. That's the basis of Christianity. Das ist die Grundlage des Christentums. Believe and love. Glauben und lieben. Trust and love. Vertrauen und lieben. Be loved and love. Geliebt werden und lieben. Love God, love people. Gott lieben und die Menschen lieben. It's quite simple. Es ist ganz einfach. And yet we've made it so complicated. Und doch haben wir es so kompliziert gemacht. I will see you tomorrow. Bis morgen.